Meine Herren Abgeordneten, Sie haben jetzt einem Gesetz zugestimmt, dessen Bedeutung erst nach vielen Jahrhunderten im ganzen Umfang erkannt werden wird. Sorgen Sie dafür, dass die Nation selbst aber den Weg des Gesetzes nicht verlässt. Sorgen Sie dafür, dass unser Volk selbst den Weg des Gesetzes wandelt. Sorgen Sie dafür, dass dieses Gesetz geadelt wird durch die unerhörte Disziplin des ganzen deutschen Volkes, für das und für die Sie verantwortlich sind. Da Juden, Zigeuner, Neger und so weiter weder deutschen noch artverwandten Blutes sind, sind sie niemals Volksgenossen und waren dementsprechend ab 1935 weder Staatsangehörige noch Staatsbürger und konnten erst recht keine Reichsbürger werden, sondern unterstanden ab da der fremden Gesetzgebung, wodurch ihnen die Bekleidung öffentlicher Ämter und so weiter in Zukunft untersagt war. Merke, das Deutsche Reich besteht fort, somit auch diese Gesetze. Das bedeutet, die Bekleidung öffentlicher Ämter und so weiter durch Juden und andere artfremde Menschen ist besatzungsbedingte Willkür und daher illegal. Politische Entscheidungen und geschaffene Gesetze unter Mitwirkung oder Auftrag jener sind rechtsunwirksam. Man denke auch an politische Verurteilungen durch jüdische Richter. Diese wichtigen Schutzgesetze sind allgemein üblich und ganz natürlich. Man stelle sich vor, Deutsche hätten ab morgen vor, in Israel einzusickern, wollten Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte und hohe Regierungsbeamte werden, versuchten allmählich die dortige Wirtschaft, die Banken und Parteien zu kontrollieren, nähmen letztendlich noch jüdische Namen an, verkleideten sich dementsprechend und würden im Radio, Fernsehen oder im Knesset erklären, durch die unvorstellbaren Verbrechen am deutschen Volk haben wir Juden große Schuld auf uns geladen. Nicht nur wir, sondern noch unsere Kinder bis ins vierte, ins fünfte Glied müssen den Deutschen Wiedergutmachung zahlen, das sei uns Mahnung und Verpflichtung zugleich. Das ist lediglich ein Gedankenspiel. Würde eine solche Unterwanderung durch Deutsche von Israel zugelassen? Selbstverständlich nicht. Die Besatzungs- und Immigrantenpresse hat nach 1945 in massivster Weise gegen die obigen Schutzgesetze, vor allem gegen das Nürnberger Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, unter dem Schlagwort Nürnberger Rassegesetze auf übelste Weise gehetzt und aufwieglere Stimmung gemacht. Ist es nicht Sache der Deutschen, welche Gesetze sie sich im eigenen Lande schaffen? Das deutsche Volk bildet keine eigene Rasse. Es setzt sich vielmehr aus verschiedenen Rassen zusammen, wie zum Beispiel die nordische, die fälische, die dinarische und so weiter. Somit ist es falsch, über Rassegesetze zu zetern. Es waren und bleiben Volks- und Blutschutzgesetze, die in erster Linie gegen artfremde Völker und artfremdes Blut gerichtet waren, wogegen der größte Teil der europäischen Völker mit uns art- und blutsverwandt war und heute noch zum größten Teil ist. Dem deutschen Blut kann daher unbedenklich auch das Blut derjenigen Völker gleichgestellt werden, deren rassische Zusammensetzung der Deutschen verwandt ist. Das ist durchweg bei geschlossenen, in Europa siedelnden Völkern der Fall. Das artverwandte Blut wird mit dem Deutschen nach jeder Richtung hin gleich behandelt. Reichsbürger können daher auch die Angehörigen der in Deutschland wohnenden Minderheiten, zum Beispiel Polen, Dänen und so weiter, werden. Sofern sie Deutschen oder artverwandten Blutes sind und durch ihr Verhalten den Willen und die Eignung zum Dienst am deutschen Volke bekunden, heißt es in dem Artikel die Bedeutung der Nürnberger Gesetze aus der Schulungsbrief Nummer 6, Juni 1939, Herausgeber der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Allein die Tatsache, dass in der Waffen-SS Freiwillige aus über 25 Ländern gedient haben, beweist, dass die Gesetze nicht zum Zwecke der Intoleranz geschaffen wurden, sondern zum Schutz des Blutes gegen Fremdherrschaft. Kommen wir zurück auf das Grundgesetz. Wenn selbst national gesinnte Deutsche auf der Grundlage von Artikel 16 und 116 zur Wahl schreiten, stellen sie sich jedenfalls gegen die bestehenden Reichsgesetze, treten die Volks- und Blutsschutzgesetze mit Füßen, befürworten die Überflutung durch völlig art- und wesensfremde Menschen und müssen folgerichtig auch die Frechheiten und Bevormundungen durch diese hinnehmen. Denn bei 80-90% Wahlbeteiligungen kann nicht nur gesagt werden, die da in Bonn. Denn die Einwilligungen zu dem üblen Treiben dort hat der Wähler gegeben. Den Besatzungs- und Fremdenmächten kann es doch völlig gleichgültig sein, ob wir unsere Einwilligungen, zum Beispiel zu Grundgesetz Artikel 16 und 116 über die Wahl der SPD oder NPD, der CDU oder Republikaner geben. Wichtig in diesem Punkt kann jenen nur die hohe Wahlbeteiligung, die hohe Zustimmung zu dem völkerzerstörerischen und ausbeuterischen Treiben sein. Ohne jeden Zweifel steht mir gedanklich ein NPD-Wähler weitaus näher als diese liierten und volksschädigenden Politiker von CDU, SPD, FDP. Aber wir wählen in erster Linie ein Regime, erst viel später eine Partei, von der jeder annimmt, es sei seine Partei. Merke, wesentliche Mitschuld an derzeitigen chaotischen Zuständen tragen alle Wähler aller Parteien. Der Spiegel Nummer 21 von 1981 schrieb: Die Demokratie ist eine Erfindung der Juden, damit sie die Bevölkerung leichter ausplündern können. Die Demokratie ist der Beginn des Untergangs und schafft den besten Nährboden für das Eindringen des Kommunismus. NPD-Richtigstellung. Wir Nationaldemokraten bekennen uns aus innerer Überzeugung heraus zur parlamentarischen Demokratie, also zum Besatzungs- und Fremdenregime. Anmerkung des Autors. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ist eine politische Partei im Sinne von Artikel 21 des Grundgesetzes. Sie steht ohne Vorbehalt auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Unterschrift: Norbert Schützinger, Bundesgeschäftsführer und stellvertretender Parteivorsitzender, aus Deutschem Monatshefte, März 1985. In einer Erwiderung auf einen Leserbrief heißt es in dem Artikel »Faust in der Tasche« abschließend: Zur Klarstellung, die NPD bekennt sich vorbehaltlos zur parlamentarischen Demokratie und den Werten des Grundgesetzes. Aus Die Stimme, 8.10.1986. Dieses aufschlussreiche, aber übliche Bekenntnis könnte von jeder anderen besatzungsdemokratischen Partei stammen, von links bis rechts. Merke, Enthaltsamkeit an der richtigen Stelle geübt ist besser als jede falsche oder volksschädliche Handlung. Dass wir mit unserer Wahlbeteiligung zum Beispiel auch die Zustimmung zu dieser seit Jahrzehnten betriebenen modernen Art von Hexenverfolgung geben, müsste jetzt auch jedem klar sein. Ich meine, die Möglichkeit zur fast wahllosen, terrorartigen Verfolgung aller Deutschen und Nationalsozialisten bis zum Exzess, die während des Krieges jeder an seinem Platz nichts weiter als ihre Pflicht erfüllt haben. Die selbstverständlichste Pflicht der Welt, die bislang noch jedes Volk in jedem Krieg erfüllt hat und erfüllen musste, die Vaterlandsverteidigung. Aber ich meine auch diese Art moderne Hexenverfolgung gegen fast jede deutsche Regung nach 1945. Auflehnung gegen die Besatzungswillkür, Aufklärung über unsere wahre Lage, Widerlegung der aufgetürmten grandiosen Lügengebäude und so weiter und so weiter. Inzwischen ist, selbst ganz offiziell, die unverschämte Anklage des Polenpapstes weitgehend entlarvt worden. Der letzte angemaßte Stellvertreter Gottes auf Erden hatte 1979 in Birkenau aufgekreuzt, ebenfalls erklärt, wir Deutschen hätten dort in Auschwitz 4 Millionen Juden vergast und ermordet. Die vielen aufrechten deutschen Menschen mit den übelsten Rufmordpraktiken der Medien als Nazis oder Neonazis verteufelt, wurden von einer überwiegend deutschfeindlichen Justiz in den Besatzungsregimen, in der BRD über die eigens dafür geschaffenen Strafgesetze, wie zum Beispiel Strafgesetzbuch § 85, 86 und 86a, brutal verfolgt und abgeurteilt, siehe auch Grundgesetz Artikel 139. Durch die stets mehr als 50-prozentigen Wahlbeteiligungen fühlte sich diese Fremdenjustiz in ihrer oftmals mafiosen Vorgehensweise noch bestärkt.